morning, morning and another third happy good morning. Guten Morgen und noch einen dritten guten Morgen. I promise you we'll go back to the thought. Ich habe dir versprochen, dass ich diesen Gedanken nochmal aufgreifen werde. So let's go back. Kehren wir also zurück. Remember that the prophetic experience that they had was not just a nice little encounter with Jesus. Erinnere dich daran, dass das prophetische Erlebnis, das sie hatten, nicht nur eine nette kleine Begegnung mit Jesus war. If you tell that experience today, people might call you crazy. Wenn du dieses Erlebnis heute erzählen würdest, würden dich die Leute vielleicht für verrückt erklären. Hey, I was up on this mountain. Hey, ich war auf diesem Berg. And then Daniel's red clothes turned bright white. Dann wurden Daniels rote Kleider strahlend weiß. Oh, and you know what? Und weißt du was? John and Peter suddenly showed up and we were all talking together. Johannes und Petrus sind plötzlich aufgetaucht und wir haben miteinander geredet. Oh, there was a beautiful blue sky. Der Himmel war wunderschön blau. Plötzlich erschien eine Wolke und eine Stimme sprach aus der Wolke. Crazy, right? Verrückt, oder? But look, what I really, really think it's important for you to learn. Ich finde es enorm wichtig, dass du Folgendes lernst. You don't ignore the prophetic experience. It doesn't matter how crazy it is. Ignoriere die prophetische Erfahrung nicht, egal wie verrückt sie ist. You don't use it against the written word. Setze sie nicht gegen das geschriebene Wort ein. Neither do you use the written word against the prophetic experience. Genauso wenig verwende das geschriebene Wort gegen die prophetische Erfahrung. Those two must go hand in hand. Diese beiden müssen Hand in Hand gehen. In the 80s, God said to me. In den 80er Jahren sagte Gott zu mir. Reinhard, when my word and the spirit work in perfect unity, that's when my power is released. Reinhard, meine Kraft wird freigesetzt, wenn mein Wort und der Geist in vollkommener Einheit arbeiten. Think. Überleg mal. People have so much basis on the written word. Die Menschen stützen sich so sehr auf das geschriebene Wort. Very important. Das ist sehr wichtig. But without the spiritual experiences, here Peter says, the written word is not even validated. Aber ohne die geistlichen Erfahrungen, Petrus sagt es hier, wird das geschriebene Wort nicht einmal bestätigt. And then people have so many wonderful experiences. Und dann haben die Menschen so viele wunderbare Erlebnisse, but don't know the word. Kennen aber das Wort nicht. So learn to love both. Lerne also, beides zu lieben. What I'm doing you here is teaching you the Bible. Ich lehre dich hier die Bibel. I love the Bible. Ich liebe die Bibel. I love spend time in the scriptures. Ich liebe es, Zeit in der Heiligen Schrift zu verbringen. Jedes Mal, wenn ich eine oder zwei Stunden gelesen habe, denke ich, meine Güte, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. But I love my spiritual experiences. Aber ich liebe meine geistlichen Erlebnisse. I love to spend time just sitting quiet and have some crazy experience. Ich liebe es, einfach nur still da zu sitzen und eine verrückte Erfahrung zu machen. Your heart must desire both of them constantly. Dein Herz muss sich ständig nach beidem sehnen. People who only have hunger for the word, many times they get very dried up. Menschen, die nur Hunger nach dem Wort haben, trocknen oft sehr aus. People have got so much hunger only for experiences, many times they go weird and off track. Menschen, die nur nach Erfahrungen, Erlebnissen hungern, werden oft seltsam und kommen vom Weg ab. We need both. Wir brauchen beides. So, with all this in mind that I've taught you, mit diesem Wissen im Hinterkopf, let's read this again. Lesen wir jetzt noch einmal Vers 19. And so we have been given the prophetic word. Und so ist uns das prophetische Wort gegeben worden. The written message by the prophets is talking about the scriptures. Die geschriebene Botschaft der Propheten. Er spricht von der Heiligen Schrift. Now he says made more reliable. Jetzt sagt er, verlässlicher gemacht. They already were reliable. Sie waren bereits verlässlich. Now they are more reliable. Jetzt sind sie noch verlässlicher. And fully validated by the confirming voice of God. Und voll bestätigt durch die bestätigende Stimme Gottes on the Mount of Transfiguration. Auf dem Berg der Verklärung. So Peter says what we heard there only confirmed that the prophets are completely right. Petrus sagt also, was wir dort gehört haben, bestätigt nur, dass die Propheten völlig recht hatten. I'm always very, very careful when I hear prophetic experience that contradict the Bible. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, wenn ich von prophetischen Erlebnissen höre, die der Bibel widersprechen. But I get excited when I hear prophetic experiences that confirm the Bible. Aber ich bin begeistert, wenn ich von prophetischen Erlebnissen höre, die die Bibel bestätigen. And now look at the next few words that Peter's saying here. Schau dir nun die nächsten Verse an, die Petrus hier schreibt. And you will continue to do well if you stay focused on it. Und es wird euch weiterhin gut gehen, wenn ihr darauf fokussiert bleibt. Stay focused on what? Worauf fokussiert? Well, I believe stay focused on this Bible and on the prophetic experiences. Ich glaube, fokussiert auf die Bibel und auf die prophetischen Erfahrungen. That's the whole context he's talking about. Denn das ist der ganze Zusammenhang, von dem er spricht. So look, you have to continue in both. Du musst also an beiden dranbleiben. I always get a little kind of sad. Ich bin immer ein bisschen so etwas wie traurig. When I hear people talk about the prophetic experience they had 27 years ago. Wenn ich höre, wie Leute über ihre prophetischen Erlebnisse sprechen, die sie vor 27 Jahren hatten. It's so wonderful that you don't let that experience go. Das ist so wunderbar, dass du diese Erfahrung nicht vergisst. I agree. Das sehe ich auch so. But if that's the last prophetic experience you had, my dear friend, it's not a good Christian life. Aber wenn das deine letzte prophetische Erfahrung war, mein lieber Freund, dann ist das kein gutes christliches Leben. Your focus has to be continually on your prophetic experiences. They have to be regularly. Du musst dich ständig auf die prophetischen Erlebnisse fokussieren. Diese müssen regelmäßig erfolgen. As well as the written word of God. Und auf das geschriebene Wort Gottes. Then he says, for this prophetic message is like a piercing light. Dann sagt er, denn diese prophetische Botschaft ist wie ein durchdringendes Licht, shining in a gloomy place, das an einem düsteren Ort leuchtet, until the drawing of a new day when the morning star rises in your heart. Bis zum Anbruch eines neuen Tages, wenn der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. So the morning star is obviously Jesus. Der Morgenstern ist offensichtlich Jesus. Peter is not saying, oh, this gloomy, dark place, this is going to be very difficult for you now. Petrus sagt nicht, oh, dieser düstere, dunkle Ort, das wird jetzt sehr schwierig für euch. See, Peter's focus is on the bright, powerful light. Petrus konzentriert sich auf das helle, kraftvolle Licht. And that light will continue to shine bright until that new day when Jesus comes back. Und dieses Licht leuchtet weiterhin hell, bis zu dem neuen Tag, an dem Jesus wiederkommt. So we have to always remember, wir müssen uns immer daran erinnern, that there is a continuous increasing in the kingdom of God. Dass es im Königreich Gottes ein kontinuierliches Wachstum gibt. Everything gets brighter and brighter and brighter, while everything around us gets darker and darker and darker. Alles wird immer heller und heller, während alles um uns herum immer dunkler und dunkler wird. Peter didn't lose the focus of Jesus. Petrus hat den Fokus auf Jesus nicht verloren.